Fanboys. Heute mit dem Tobi. Mhm. Und dem Marcel. Und dem Martin. Mhm. Warum wir? Weiß ich nicht. Tobi fängt immer an, irgendwie was vorzulegen. Ich versuche das immer ganz brav zu kopieren, je nachdem, wie er das gerade macht. Aber das klingt sehr kritisch. Ich mache das meistens so aus einer Laune heraus. Verstehe. Mhm. Aber es passt wunderbar zu unserem Zahlenfakt, deine Laune. Mhm. Denn ich habe es ja eine Zeit lang gezahlenfaktet. Ich habe es jetzt eine Zeit lang geschafft, tatsächlich themenrelevante Zahlenfakte heraus zu popeln aus dem Internet. Und diesmal ist mir das leider nicht gelungen, sondern ich habe wieder so einen typischen Zahlenfakt, wo ich denke, die haben doch diese Firma extra noch eine Woche vorher so genannt, damit ich die dann in Fanboys erwähne. Natürlich. Nämlich Number 288.com verkauft Schuhe. Hauptsächlich, ja, würde ich sagen. Ja, sieht so aus. Und das Schöne aber ist, das ist Tobi auch aufgefallen, das Schöne ist, dass sie in ihrem Logo sich IWI nennen, also römische Ziffern, ja. Und zwar ganz absurd als Einzelziffern dezimal dargestellt. Ja. Also eine römische 2, eine römische 8 und eine römische 8, die ja normalerweise anders zusammengefasst werden würden. Ja. CC. Genau. Das ist auch in der Stickerei hinten an dem Schuh zu sehen. Nein, das ist aber großartig. Das finde ich aber großartig. Ach, war dir das noch gar nicht? Nein, das ist ja großartig. Also ich habe mir gedacht, warum sind die so blöd gestickt? Da ist irgendwas schief. Und das ist ja toll. Das finde ich toll. Sorry. Schaut euch das Bild an auf der Webseite Number 288 und schaut euch da die Naht an hinten beim Schuh, die nämlich diese römischen Ziffern auch ergibt. Kurzer Regiehinweis, ich glaube, Marcel, dein Mikrofon ist ein bisschen weit weg von deinem Mund. Tatsache. Ja, gut. Das ist besser. Solche Dinge passieren. Ja. Bei so Live-Aufnahmen. Ja, ich wollte nur, bevor irgendwie alle Zuhörer irgendwie leiden müssen, weil da habe ich mal kurz eingegriffen. Bevor wir wieder in eine Flut von Zuschriften verdingsen. Ja, genau. Also das finde ich großartig. Und in dem Zusammenhang muss ich jetzt noch die Anekdote erzählen, die ich Tobi in der Pre-Show anekdotiert habe, die leider nirgends, auch wenn ihr ganz viel auf Patreon zahlt, nicht im Netz verfügbar sein wird. Aber ihr könnt trotzdem ganz viel auf Patreon zahlen. Schreibt uns Patreon? Doch mal, wie viel ihr auf Patreon wie viel ihr dafür zahlen würdet, dass wir ein Patreon machen. Gute Idee. So, genau. Also dann unterstützt unser noch nicht vorhandenes Patreon in Zukunft, bitte. Genau. Und da haben wir nämlich überlegt, dann habe ich ihm erzählt, dass wir gestern überlegt haben, wie das eigentlich damals mit dem Morsen war, weil als die Titanic untergegangen ist, war Morsen ja noch ganz neu. Und also nicht Morsen, sondern SOS war ganz neu, als Standard eingeführt worden. Und wir hatten überlegt, ob das kurz, kurz, kurz, lang, lang, lang, kurz, kurz, kurz ist oder lang, lang, lang, kurz, kurz, kurz, lang, lang, lang. Und dann kam die Frage auf, ob das mit der Titanic bloß so schlimm ausgegangen ist, weil die die ganze Zeit Oso, Oso, Oso gemorst haben. Okay. So, das war der abschweifende kostenlose Patreon-Gutzall. Ja, ja. Traurige Posaune. Wenn ihr solche weltbewegenden und lebensverändernden Bourmons in Zukunft auch haben wollt, dann sagt uns, dass wir einen Patreon machen sollen, damit wir... Nein. Lass uns doch mit der Sendung anfangen. Es gibt nämlich tatsächlich Neuigkeiten und es gibt total ungewohnte Neuigkeiten. Es gibt nämlich Neuigkeiten von Apple. Erstmal ist ja auch schon mittlerweile relativ ungewohnt, aber sogar Neuigkeiten von Apple, wo Apple sich darüber auslässt, wie sich Produkte weiterentwickeln werden, verbindlich in Zukunft. Genau, und interessante Theorien dazu auf Daring Fireball. Warum denn Apple sowas Verrücktes tut. Ja, auf Daring Fireball deswegen, weil Herr Gruber einer der, ich glaube, 4 Journalisten war, die eingeladen wurden, auf dem Apple Campus gebrieft zu werden, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, über die Zukunft des Mac Pro. Ja, also die Mac Bros sozusagen. Sozusagen der Steve Bannon, nein, die Ivanka Trump des Apple-Universums. Ich kann nicht ganz folgen. Der Bill O'Reilly. Ich wollte bloß einfach geschmacklos kommen. Weil die so sinnlos dabei sitzen? Nein, keine Ahnung. Nein, weil er so Zugang hat zu dem inneren Zirkel. Ah, okay. Ja. Ja. Genau. Also, magst du die News mal vorstellen? Ja, also diese vier Mac Bros von ich glaube TechCrunch, Verge, Axios und eben Daring Fireball, die hatten eine Audienz zusammen mit Greg Federighi und Phil Schiller und wie sie alle heißen, auch dem Hardware-Chef, dessen Name mir jetzt spontan nicht einfällt. Und dem wurde gesagt, ja, wir wissen, dass das irgendwie nicht so super ist mit dem Mac Pro. Wir bumpen jetzt gerade diese Woche die Specs des Anführungszeichen alten Mac Pros, aber wir verstehen, wir haben uns mit dieser Architektur so ein bisschen in die Ecke designt, vor allem was die Thermik angeht von dem Gerät, und wir arbeiten jetzt an einem neuen Mac Pro. Der kommt allerdings nicht dieses Jahr und vielleicht erst nächstes Jahr, aber vielleicht auch erst übernächstes Jahr. Dazu sagen wir noch nichts, nur dass es dieses Jahr eben definitiv nicht passiert. Es wird allerdings neue Mac Pros geben, die dann tatsächlich auch wieder konkurrenzfähige Hardware haben. Ja, und in dem Artikel habe ich auch gelesen, dass die modularer sein sollen. Genau, das ist eben so der Stichpunkt, der immer fiel, das ist der neue modulare Mac Pro, was auch immer das bedeutet. Was irgendwie sehr lustig ist, weil Apple ja seit Jahrzehnten angeschrien wird, sie sollen wieder modularer werden und sich da ja sehr gewehrt haben. Spätestens nachdem das iPhone rauskam, kam ja so eher so der Trend des integrierten Bauens, weil man dann alles viel besser verbauen kann und so weiter. Ja. Und das Tolle an den alten Mac Pros damals war ja diese Klappe, dass du einfach den Mac Pro aufklappen konntest, ohne irgendwelche Schrauben aufschrauben zu müssen und da Zeug reinstecken. Ja, so wie man das vom PC Towern halt so kennt. Nur ohne Schrauben. Genau. Ja. Ja, ich denke so, wahrscheinlich geht die Reise grob da wieder hin. Vielleicht fällt Ihnen noch was Schöneres ein irgendwie als so dieser klassische Tower, den wir von früher kennen. Aber nun ja. Woran ich zuerst denken musste, war dieses Konzept, ich weiß nicht, ob das von Google, ich glaube, das war von Google, dieses Handy, was so modular war, was man sich so zusammenstecken konnte, was dann irgendwie vor einem Jahr oder zwei Jahren gecancelt wurde. Ja, das ist vor kurzem, glaube ich, erst gecancelt worden, ja. Ja, genau. Aber vor kurzem ist meistens dann schon ein Jahr oder zwei Jahre. Ja. Also ich wollte sagen, eher ein Jahr als zwei. Ja, kann sein. Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Ach doch, es gibt ein Project Ara, Modular Phone. Genau, und daran musste ich denken, und sowas ist schon, kann auch schon super reizvoll und sehr cool sein auch. Ja. Wenn man das gut hinkriegt. Weil man das, also so das Problem ist halt, Konzept. Das klappt für manche Sachen und für manche nicht. Und für ein Handy halt derzeitiger Stand der Technik eher nicht so sehr. Genau, aber für einen Desktop? Ja, für einen Desktop oder? Ist das ja seit jeher so. Also zumindest, wenn man jetzt keinen Mac hat oder wenn man einen alten Mac Pro so hat. So mehr vom Gefühl her wie Lego oder Minecraft fände ich ganz cool. Wo du einfach Sachen zusammensteckst, also die dann auch hübsch zusammen aussehen, nicht irgendwie ja einfach bloß in einem Gehäuse verborgen werden müssen. Weiß ich nicht. Aber vielleicht träume ich da jetzt einfach bloß. Ja, keine Ahnung, inwieweit das dann halt mit der Zielgruppe irgendwie zusammenpasst, weil ich denke, die Zielgruppe für den neuen Mac Pro, die will halt einfach so die neueste Grafikkarte von Hersteller XY kaufen können und die da reinbügeln, ohne groß Gedanken zu verschwenden und dann irgendwie da fett Videos drauf rendern. Insofern, mal sehen. Apropos dazu... was habe ich jetzt gerade vergessen? Ich hatte gerade zwei Gedanken gleichzeitig und einer hat den anderen aufgefressen. Dann lass mich kurz was zwischenschieben, dann fällt dir das sofort wieder ein. Der Daring Fireball, der Gruber, schreibt, dass der Sales Split zwischen Notebooks und Desktop Macs, also ungefähr 80-20 ist. Und ist überrascht, dass sich so überhaupt so viele Desktops noch verkaufen, und er hätte eher 15% Desktops gesagt. Und was er gar nicht erwähnt ist, ja, wenn die das nie updaten und nur die Laptops Hardware-Updates kriegen, dann ist das auch nicht verwunderlich. Ja. Also so auf der Basis sollte man nicht in die Zukunft planen. Wenn man einen guten Desktop-Mac macht, dann werden die Grafiker etc. da wieder zugreifen vielleicht. Wobei man die Frage stellen muss, wie sehr der Pro-Markt jetzt, was die Zahlen angeht, ins Gewicht fällt. So, ich denke, der Großteil der Desktop-Systeme, den Apple verkauft, wird der iMac Pro sein und vielleicht auch der iMac Mini mehr als der Pro-Markt. Eigentlich fände ich schön, einen iMac zu haben, den man ein bisschen aufrüsten kann. Aber gut, das musste auch nicht unbedingt sein. Was mir jetzt gerade wieder eingefallen ist tatsächlich, ist, es sollen auch neue Displays kommen. Das hat mich überrascht, weil wir ja, weiß ich nicht, von einem halben Jahr oder zwei Monaten ja irgendwie so die Bestätigung gekriegt haben, das war's jetzt mit den Displays. Ja, ja. Ja, man fragt sich so ein bisschen, wann ist diese Entscheidung gereift und ist sie zusammen mit der neuen Mac Pro-Entscheidung gereift und war der Mac Pro dann da vielleicht doch auf der Kippe und ist es jetzt nicht mehr? Das ist alles so ein bisschen seltsam. Es klingt jetzt zumindest so, als hätten sie sich intern auf ein Konzept geeinigt, was sie jetzt verfolgen. Hm. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, das letzte Mal, als Apple so lang vorher was angekündigt hat, war ja gefühlt die Betriebssystemkatastrophen in den 90er Jahren, wo es dann ewig gedauert hat und dann am Ende Mac OS X kam. Ja. Naja. Ja, oder halt der Prozessor-Switch, der halt nicht anders regelbar war. Also ich bin jedenfalls relativ sicher, dass dadurch, dass sie was angekündigt haben, jetzt schon sehr klar darin sind, was da kommen wird. Aber es halt noch nicht fertig ist. Ja, ja. Also ich denke, dass sie eine grobe Vorstellung haben, wie das Produkt aussehen, also wie das Produkt, welche Features das Produkt haben soll, sagen wir so. Aber das ist halt vom Design her und auch sonst halt überhaupt noch gar nicht, vielleicht gerade erst angefangen hat. Hm. Ich fand das so nett, irgendwie, ich habe heute noch einen Ausschnitt aus diesem Interview gelesen, wo dann gefragt wurde, wie die Entscheidung gereift ist und wann ihnen klar geworden ist, dass der aktuelle Mac Pro scheiße ist. Und dann meinte halt Craig Federighi, glaube ich, dass sie alle jeweils eine unterschiedliche emotionale Reise hinter sich hätten und halt jetzt quasi jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo die Verdrängung und der Selbstbetrug irgendwie verblasst ist und ihnen klar wird, okay, wir haben eben damals gedacht, wir bauen diese Maschine und setzen darauf, dass man irgendwie Grafikkarten parallelisiert und irgendwie alles ist super parallel und dann hat der Grafikkartenmarkt halt irgendwie doch eine ganz anderen Haken geschlagen und nicht den Apple wollte und dann war diese kleine Mülltonne halt einfach nicht mehr in der Lage, genug Wärme abzuführen und das war einfach doof. Ja, also so viel zum Thema Mac Pro. Mal schauen, wie es da weitergeht. Wann wir da die ersten neuen Gerüchte hören. Das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Hm. Guter Punkt allerdings, der gerade heute frisch auf die Agenda gekommen ist. Was macht man jetzt, wenn man ein Pro ist und jetzt einen Mac Pro haben möchte? Man könnte jetzt warten, bis die neuen iMacs kommen. Man kauft einen PC. Ja, oder man baut sich einen Hackintosh und scheinbar hat Nvidia jetzt auch so ein bisschen den Hackintosh-Markt für sich entdeckt, so relativ offiziell, weil sie heute haben sie einen Blogpost geschrieben, wo sie über ihre neuen Grafikkarten reden. Und in diesem Blogpost ist auch ein Absatz, wo eben tatsächlich drin steht, hey, übrigens, wir haben auch Mac-Treiber, hint, die ihr als Beta runterladen könnt bei uns. Nun ja, da Apple eben keine Geräte baut mit diesen Grafikkarten, kann man sich dann denken, dass sie da ganz klar irgendwie auf den Hackintosh abzielen. Schön. Ja, mehr aus Apple oder aus Cupertino, muss man ja sagen, wenn man das korrekt überleiten will, gab es auch im App Store. Es gibt nämlich jetzt diese Clips-Software, von der wir vor zwei Wochen schon mal geredet haben. Habt ihr euch die angeguckt? Nein, noch nicht. Du? Ich habe mir die runtergeladen. Mhm. Sie ist relativ groß, könnte daran liegen, dass da irgendwie relativ viel Dings ist. Beispielkram dabei. Relativ langes Video am Anfang und halt irgendwie sehr, sehr große. Ich muss mein Telefon weglegen, es vibriert die ganze Zeit und lenkt mich ab. Nee, es scheint eine recht große Software zu sein, auch dahingehend, dass eben viel Medien und Kram da drin sind. Und du kannst damit viereckige Videos, also quadratische Videos machen, korrekterweise, wie schon gesagt. Das Feature, das sie jetzt irgendwie neu drin haben, das ich sonst so noch nirgendwo gesehen habe, ist, dass sie automatisch Untertitel generieren von dem, was du sagst und die auch so als schöne Untertitel quasi einblenden können, die sich so langsam aufbauen und pro Wort quasi, dass du sagst, dann reinfliegen, was halt immer gut ist, wenn du irgendwie auf Plattformen sharest, wo defaultmäßig der Ton aus ist und dann eben die Leute den Text sehen und dich nicht hören. Das funktioniert allerdings nur auf Englisch oder, also ich habe zumindest jetzt, ich habe Deutsch reingesprochen. Das ist ja erstaunlich. Deutsch reingesprochen, es hat nicht geklappt. Vielleicht funktioniert es, wenn man sein Telefon auf Deutsch umstellt. Aber ich nehme an, dass das auch eine Rolle spielt zumindest, weil nein. Technisch geht es ja jetzt. Technisch können sogar die Entwickler jetzt mittlerweile da dran. Ja, gibt's tatsächlich jetzt auch schon Telefontranskripte? Weil das war ja so das große Ding, das immer nicht klappte. Ach, das war eine Frage. Ja, ja. Im Deutsch, ich glaube, die gibt's in Amerika, oder? Ja, aber in Deutschland haben sie das Feature noch nicht freigeschaltet. Also ich habe das halt, aber es klappt, also ich habe den Transkript-Button auf meinem englischen Telefon, aber er tut halt nichts bei Deutschen. Mhm. Ja, genau. Also ja. Das haben sie für Deutschland noch nicht freigeschaltet. Das ist ja auch immer ein Unterschied, wenn Apple das sozusagen selber dahinter steht, so als System-Feature, dann sind sie da meistens recht vorsichtig. Und dann dauert es dann doch noch ein bisschen länger, bis es woanders verfügbar ist. Denke ich auch. Aber an sich sieht es ganz nett aus. Man kann da dann auch schön die Clips aneinander schneiden und umsortieren und kann aus der Library auch Clips sich auswählen und kann dann eben recht schön einen kleinen wie war mein Tag Beitrag sozusagen zusammenschneiden und den dann irgendwie auf wo auch immer du willst scheren. Ich weiß nicht, ob ich das Ding brauche, ehrlich gesagt, aber wenn Apple das ausprobieren möchte, ob das jemand braucht, warum nicht? Ja, dann noch mehr Apple News tatsächlich, nämlich das macOS von Marcel stürzt ab. Ja, das schöne macOS, ihr habt mir gesagt, installiert das, habe ich es natürlich dann sofort gemacht und dann hatte ich innerhalb von 2 Tagen 8 Abstürze, wo mein Computer halt eingefroren ist und nichts mehr ging und habe natürlich das Update verantwortlich gemacht und weiß bis heute nicht, ob es das Update war. Mein Computer läuft wieder komplett stabil, wenn ich gewisse Programme nicht nutze. Das habe ich jetzt zumindest einschränken können. Und das, was dazu kommt, ist, ich bin mir unsicher, ob das mit der Nutzung der Programme angefangen hat oder mit dem Update. Deswegen bin ich gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das Update schuld ist. Ich glaube aber schon. Und habe es auf zwei große Programme einschränken können, die ich aber im Tandem benutzt habe. Deswegen ganz schwer sagen kann, vielleicht killen die sich auch bloß im Tandem. Und das ist ja auch kein Wunder, denn was sind das für Programme? Das eine ist von Adobe, das andere von Microsoft. Es geht nämlich um Word und InDesign. Vielleicht sogar um Acrobat Reader, aber ich glaube, es war Word und InDesign. Einer von beiden. Und ich habe jetzt gerade Word am meisten im Verdacht. Word. Und da hatte ich auch vor paar Folgen mal erwähnt, dass es so einen Lesemodus in Word gibt, wenn man sich das runterlädt, aber nicht kauft. Den habe ich benutzt. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Gut, aber zumindest habe ich jetzt, weiß ich jetzt, okay, mein Computer stürzt jetzt nicht immer ab, weil ich dieses Update mir geholt habe. Ich habe auch noch das Combo-Update rüber gebügelt, damit es besser läuft. Vielleicht hat das auch was geholfen. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht mehr, dass es diese Combo-Updates noch gibt. Also der Unterschied ist ja, aus dem App Store kriege ich das Delta-Update, also möglichst kleines. Ja. Und das Combo-Update hat halt viele Dateien, die es nochmal frisch aufbügelt. Ja, alles, was sich halt seit dem frischen Install quasi geändert hat. Genau. So der Diff zur 10, also zur Null-Version sozusagen. Genau, und das hilft öfter mal, wenn man durch das Delta-Update irgendwelche Probleme hatte oder in sich Probleme ins System eingeschlichen haben. Ich fand das sehr obskur, weil das habe ich dann irgendwie auf der Apple-Seite gefunden. Ich habe es natürlich wieder über Google gefunden, weil Google die einzige Suchmaschine ist, die überhaupt irgendwie funktioniert. Ja. Aber zur Suche kommen wir gleich im nächsten Menüpunkt noch. Genau, und dann war ich mir nicht sicher, ist das jetzt die echte Apple-Seite? Und habe dann versucht, das nochmal anders zu finden. Das hat sich dann bestätigt, dass es dann die echte Seite war. Also über Apple habe ich es dann tatsächlich doch noch irgendwie herauskramen können. Ja, und das ist einfach auf der Apple-Seite und hängt darum, was mich irritiert hatte. Weil das wusste ich gar nicht, dass es diese Updates überhaupt noch gibt. Also Tipp und danke an die Twitterer, die mich da hingeleitet haben. Ja. Ja. Insofern ungelöst, was die Crashes sind. Offensichtlich sind sie nicht weit verbreitet. Ja, ich hatte ja Angst und habe deswegen noch nicht geupdatet, aber jetzt, nachdem ich das gehört habe, werde ich da mal Glück versuchen. Ja, dann mach doch Word und sag mir, ob es an Word liegt. Ich habe kein Word, glaube ich. Ja, ich habe ja Word nur, weil ich Fremddokumente ansehen muss und übertragen. Ja. Aber vielleicht ist ja auch InDesign kaputt. Und eine kurze anekdotische Sache dazu muss ich noch erzählen, weil meine Reaktion darauf war, oh, was für ein Glück, es ist Word oder InDesign, dann wird's wenigstens demnächst gefixt. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil Adobe und Microsoft sind sicher nicht die Parteien, die Dinge schnell fixen, aber es wird immerhin gefixt, schneller als wenn Apple das fixen müsste. Ah, ich weiß, wenn Apple ein Update raushauen würde, dass bei der signifikanten Anzahl von Leuten abstürzt, dann würden das schon nur zeitnah fixen. Ja, aber das ist ja genau das Ding. Es ist ja nicht signifikant. Wenn ich so ein obskures Ding habe und das ist vom System her, dann wird Apple das die nächsten 800 Jahre nicht fixen. Ja, aber wenn es ein obskures Ding in Microsoft oder Adobe kam, dann würden die das auch nicht fixen. Nee, aber da ist dann die Wahrscheinlichkeit groß, dass es eben nichts Obskures ist, sondern dass halt Word jetzt inkompatibel ist mit dem aktuellen Betriebssystem. Das ist soweit korrekt. Ja, genau. Und ich möchte wirklich auch nochmal erinnern an 2005 oder 2007, als ich ein iMac hatte, wo einfach die Grafik eingefroren ist. Und das hat zwei Jahre ungefähr gedauert, bis Apple das Problem behoben hat, obwohl das auf ihrem eigenen Gerät passiert ist. Apropos Grafik, weil wir gerade über kaputte Geräte und so kaputte OS reden, hattet ihr diese Grafik-Glitches, über die gemunkelt wird? Nein, die hatte ich natürlich auf nicht. Auf dem Euden-Betriebssystem? Was für Grafik-Glitches? Es scheint wohl Grafik-Glitches gegeben zu haben mit den Touchbar-Macs. Achso, ich habe ja keinen Touchbar-Mac. So, ich weiß, dass du jetzt einen Touchbar-Mac hast. Deswegen. Ja. Ich habe so komische Abrisskanten, also ganz, ganz seltsames Gebritzeln. Kann ich nicht nachvollziehen. Okay, also es gab wohl Gerüchte, dass es das gibt, und es gibt auch Gerüchte, dass es jetzt gefixt ist, aber weil du, Marcel, Gerüchte gibt's jetzt verbreitet Gerüchte, hast, dass du es das abstürzt, gesehen hast oder nicht? Mein Mac hat sowas in der Art und ich weiß nicht, ob das ist oder nicht. Also das ist eigentlich eine total persönliche Bug-Report, der hier gar nicht hergehört, aber ich dachte, ich kann da rein. Mach doch mal ein Foto von dem Zeug, vielleicht weiß das ja auch irgendjemand. Wer weiß. Der sich jetzt ein Touchbar-Mac geholt hat. Okay, also es sind so einzelne Zeilen, die britzeln. Und ich weiß, ich hatte schon mal ein paar so MacBooks und iBooks, die eben Scharnierprobleme hatten. Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie Scharnierprobleme, dass einzelne Zeilen kurz britzeln, aber nicht 100%. Also wenn irgendeiner irgendwas damit anfangen kann, dann schreibt bitte an. Fanboys, Post, Berlin. Schreibt einfach auf unser nicht vorhandenen Page. Schickt einen Brief an Fanboys. Schreibt uns auf Mastodon. Genau. Das finde ich jetzt lustig, weil es klingt so, als hättest du es dir jetzt gerade aus den Fingern gesaugt und jetzt würde es Mastodon nicht geben. Aber es gibt Mastodon und es ist mal wieder ein Twitter-Konkurrent. Genau. Der was besser kann, kannst du es kurz mal sagen? Mastodon ist im Prinzip eine neue Software, die auf dem OS-Status-Protokoll aufsetzt, was also dieses GNU-Social-Ding ist, das schon seit Jahren rumgeistert. Und Mastodon hat gerade ein bisschen Presse bekommen, weil zwei große Tech-Magazine, also eine große Tech-Bloggerin und ein Tech-Magazin darüber geschrieben haben. Ja, und da ist halt gerade jetzt der Hype. Ich weiß nicht, inwieweit ich das so unterstütze, was in diesen Artikeln drin steht, weil da steht halt dann, alles ist gut, weil es ist föderiert und es gibt kein Harassment, weil alles ist föderiert. Ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen zu kurz gedacht ist. Ich stelle das natürlich jetzt auch sehr vereinfacht dar, aber ich bin da skeptisch, was das gerade irgendwie so dieses der Open Source wird es jetzt richten und der löst jetzt das Harassment-Problem auf irgendeine Art und Weise. Das glaube ich, wenn ich sehe. Als du sagtest, ich bin da skeptisch, habe ich mir gedacht, komischer Username beim Abschauen. Nein, ich habe meinen Account natürlich für 2 Monate schon gesichert. Okay, also Sie sagen zumindest, dass Sie das Problem des Harassment lösen wollen. Ja, also zumindest eine Instanz davon. Ja, das ist halt noch das Problem. Also die größte Instanz. Haben Sie gelöst, dass Trump keinen Account hat? Oder? Auch. Die größte Instanz wird halt tatsächlich von jemandem betrieben, der auch einen Code of Conduct geschrieben hat. Das andere Problem ist halt, dass der alleine für das Reporting und das Harassment Management von 60.000 Usern dann zuständig ist, neben seiner Admin- und Programmiertätigkeit. Ich weiß nicht, ob das skaliert. Okay, nee, aber was ich ganz interessant finde, ist, dass das ja dann mal so eine Spielwiese ist, wo man versuchen kann, das mal umzusehen, was alle sich immer von Twitter wünschen. Ja und nein, weil es gibt natürlich andere Mastodon-Instanzen, die auch mit dieser Hauptinstanz föderieren, die dann sagen, hier Free Speech und wir erlauben alles und bei uns darfst du alles und dann muss man drüber, dann wird dann überlegt, ob die eine Instanz die andere blockt oder nicht. Und ob dann Cross-Plattform, Cross-Instanz-Harassment, wie das gehandelt wird, es ist alles, also es wird nicht einfacher, es wird nur anders kompliziert. Das hört sich sehr nationalstaatlich an. Ja. Aber, also ich finde, solange da Erkenntnisse rausfallen, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber vielleicht lohnt sich das, dass die da irgendwas parallel machen. Ansonsten, ich glaube, momentan ist die Zeit für Konkurrenz Netzwerke nicht da, sondern eher für neue Ideen, so wie halt Snapchat eine neue Idee war. Hm. Einfach Twitter zu kopieren und zu sagen, wir machen es an einer Stelle halt besser, indem wir statt einem Ei eine Person als Start-Icon nehmen, wird halt nicht funktionieren. Das klappt auch nicht bei Twitter, ja. Aber du hattest gerade eben so gesagt, du hattest noch ein Thema, das mit Suche zu tun hat. Lass uns doch darauf zurückkommen. Ja, das habe ich auf Twitter gefunden und leider habe ich mir nicht den Twitter-Handle gemerkt, der das geschrieben hat. Aber das neue Feature, das hauptneue Feature von dem aktuellen Betriebssystem ist ja Nightshift, dass das jetzt auf dem Rechner drauf ist. Und wenn man in den Systemeinstellungen, in der Systemeinstellungssuche Nightshift eingibt, passiert nichts. Nee. Und man findet es nicht. Deswegen sage ich jetzt schnell, wo es ist. Es ist nämlich da, wo man es auch vielleicht erwartet, nämlich unter Monitore, gibt es einen eigenen Reiter Nightshift. Ja. Da kann man es dann einstellen. Ich finde das so gut, dass Tabs auf Deutsch Reiter heißen. Ja. Ja, soweit zu den News / Rants. Kommen wir zum Konsumteil und da haben wir tatsächlich einen Titel, auf den wir uns ewig gefreut haben, über den wir schon oft gesprochen haben. Jetzt ist er tatsächlich da und wir reden drüber, Thimbleweed Park. Es ist passiert. Thimbleweed Park. Ein Kollege von mir hat am 30. März die Firma verlassen. Aufgehört zu arbeiten. Wegen Thimbleweed Park. Wollte sich auf die Adventure korrigieren. Hat sich selbstständig gemacht als Adventure-Spieler. Yes. Ja. Sehr schön. Das Interessante ist, dass ich auf Thimbleweed Park gar nicht so gewartet habe, wie auf Broken Edge zum Beispiel oder Abduction. Ja. Sondern es lief immer so nebenbei und ich habe gerne die Webseite gelesen, also blog.thimbleweedpark.com, wo Ron Gilbert und Gary Winnick ein Tagebuch geführt haben, zumindest einmal die Woche was gepostet haben, meistens mehrfach. Also kleine Snippets, woran sie gerade arbeiten, wie sie was umsetzen und so weiter. Das fand ich immer sehr angenehm und das hat mir so gut gefallen, dass ich gar nicht drauf gewartet habe, jetzt muss das Spiel rauskommen. Ja. Sie hatten irgendwie schön mit Content irgendwie die Community versorgt und dann hat man das auch alles eingesehen, dass man da ein bisschen warten muss. Glaube ich auch. Nun ja, wie ist denn dein erster Eindruck, Marcel? Oder mein bist du schon Eindruck durch? Ist, dass ich es fertig gespielt habe. Okay. Soweit bin ich noch nicht. Aber deswegen fang du mal an. Also Tobi, erklär du mal deinen ersten Eindruck. Ich habe es noch nicht gespielt. Okay. Mein Problem war, dass ich habe Angst vor sowas. Ich habe auch Fluch der Karibik Teil 3 nicht geguckt, weil die Latte lag zu hoch. Ich habe so hohe Erwartungen. Echt? Warum? Ich habe jetzt überhaupt keine zumindest die Erwartungen, dass es so viel Spaß macht, wie Monkey Island gemacht hat. Und das war aus meiner. Weißt du, das ist wie Star Wars. Ich habe auch nach Star Wars dem neuen Teil 3, also der Episode 3, kein Star Wars mehr geguckt, weil das meine Erwartungen so enttäuscht hat. Und aus dem gleichen Grund habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt, Thimbleweed Park zu kaufen und anzufangen. Ah, interessant. Wie ging es denn dir, Martin? Ja, ich bin ehrlich gesagt zwiegespalten. Ich hab's angefangen zu spielen und bin auch jetzt, also ich bin noch nicht sehr weit, aber ich bin zumindest mal Mitte Kapitel 3 oder so. Also ich habe schon ein paar Stunden gespielt. Das, was ich bisher immer gesagt habe, nämlich das, was die Effekte und die Präsentation, was das angeht, da bleibe ich dabei. Das ist unfassbar schön transponiert in die Moderne. Die Grafik ist sehr schön, die Effekte, es fühlt sich so an, wie in der Erinnerung sich solche Spiele anfühlen. Wenn man sich das anguckt, wie sie tatsächlich ausgesehen haben, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ja, also so diese Sachen alle wunderbar. Was mir so ein bisschen komisch aufstößt bei dieser ganzen Sache, ist, dass keine 5 Minuten vergehen, ohne irgendeinen Insider-Witz, Schenkelklopfer oder sonst wie Anspielung, wo man sich denkt, haha, natsch, natsch, hier, wir sagen nicht LucasArts, wir sagen Mucus Fleming, ja. Oder wir sagen irgendwie, wir reiten die ganze Zeit drauf rum, dass man in Sierra-Spielen sterben kann. Ich meine, diese Situation ist, das ist halt seit 30 Jahren gelöst, ja. Also, das ist halt irgendwie nicht mehr lustig. Moment, Apple hat sein System ja immerhin nicht LucasArts genannt. Also dieser In-Joke, Fanservice-Scheiß ist auch was mich von ganz vielen Spielen und ganz vielen Reboots abturnt. Also das Interessante, finde ich, ist, dass das für mich genauso zu den Ron Gilbert Adventures gehört, wie, also von schon immer. Also schon. Ja, aber es ist einfach gut, so viel. Zack McCracken ist nicht von Ron Gilbert, aber selbst in Zack McCracken hast du Fanservice und Insider-Jokes mit dem Benzinkanister. Ja. Und ja, es ist viel. Ich muss auch sagen, das war nicht der Grund, warum, oder, ja, also für mich spielte das interessanterweise kaum eine Rolle, diese Insider. Aber ich habe das Gefühl, ich kann keine 3 Klicks machen, wo nicht dann plötzlich dann eine Motorsäge auftaucht und jemand irgendwie wissend sagt, die Motorsäge, die hat aber kein Benzin. Und Twist, Vorsicht, Spoiler, später gibt es dann Motorsägen-Benzin und man kann es in die Motorsäge machen, man kann es mit der Motorsäge machen und das ist ja voll super. Aber es ist so schön. Ja, es aber ist so, es ist so befriedigend. Ja, wir haben 30 Jahre darauf gewartet, dass wir diese Motorsäge anschalten können, aber... Es gibt noch eine andere Stelle, die noch viel befriedigender ist in der Hinsicht und sehr ähnlich. Also grundsätzlich mal von Anfang an angefangen, wo noch nicht so viele Spoiler sind. Ich fand die ersten 5 Minuten schrecklich und habe gedacht, oh Gott, sie haben es ja doch noch geschafft, das total zu versauen. Ja, also die ersten 5 Minuten, das ist auch so ein Ding, wo mich an mehreren Stellen irgendwie, wo ich anecke, ich weiß nicht, ob es das ist, was dich gestört hat, aber so dieser deutsche Akzent von dem ersten Synchronsprecher, der auftaucht. Also das fand ich großartig und das werde ich auch noch ausführen, warum. Also wie gesagt, das werde ich noch ausführen, warum. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass der einen deutschen Akzent hat. aber da müssen wir dann ein bisschen spoilen, glaube ich. Ja. Was mich stört, ehrlich gesagt auch, und das ist, glaube ich, jetzt eine total Metadiskussion, die wahrscheinlich nur mich stört auf der Welt, der männliche FBI-Agent, der klingt die ganze Zeit wie Tommy Wiseau. Also ich kenne den nicht. Ich weiß bloß, mich hat die Stimme des männlichen FBI-Agenten sehr gestört, weil der müsste irgendwie der klingt wie ein Alien, der versucht, Englisch zu sprechen. Genau, er spricht, also wenn er irgendwie einen spanischeren Akzent gehabt hätte, hätte ich das gut gefunden. Es ist irgendwas ganz Undefinierbares, was komisch ist. Dafür hat mir die Stimme von Ray, also der FBI-Agentin, umso besser gefallen, deswegen habe ich fast alles mit ihr gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. weil da war schon dieses Akte X-Gefühl mit dieser tiefen weiblichen Stimme. Ja, wobei, das ist auch sowas, was mich irgendwie einem Spiel momentan so ein bisschen nervt. Ich weiß nicht, ob sich das gibt, aber es ist halt irgendwie, du kannst dich halt für eine von beiden Figuren entscheiden und das ist so ein bisschen unnötig, dass es da diese zwei gibt. Also klar gibt es Stellen, wo es dann nötig wird, aber du kannst dich für eine Hauptfigur entscheiden und kannst dann alles mit der machen. So, und ich bin sehr froh, dass es drin ist, weil ich mich auch entscheiden wollte. Ja. Ich fand die Puzzles, wo mehrere Figuren da waren, eigentlich die interessantesten im ganzen Spiel. Deswegen finde ich das ganz gut, dass sie das mit den mehreren Figuren haben. Und auch die Storys fand ich ganz interessant oder ganz nett, dass du halt eben 5 verschiedene Storys auch in dem Spiel. Ja, also diese Rückblenden und die verschiedenen Charaktere finde ich gut. Ich habe nur das Gefühl, dass es 2 FBI-Agenten gibt, ist einfach was, das fühlt sich unnötig an, weil ich nicht den Eindruck habe, dass es irgendwie der Geschichte hilft. Aber vielleicht bin ich auch nicht weit genug. Ich mochte das Bickering zwischen den beiden ganz gern. Es hätte noch ein bisschen intensiver sein können. Hm. Also generell muss ich sagen, ich habe auch Monkey Island damals hauptsächlich mit Bernard gespielt. Und die anderen waren so Statisten bei der ganzen Sache. Und du meinst Manic Mansion? Ich wollte gerade sagen, Monkey Island. Nein, Manic Mansion. Ich meinte Maniac Mansion. Ja. Es ist sowieso insgesamt viel näher an Maniac Mansion drin. Also, warum mich die ersten fünf Minuten so auf die Kirre gemacht haben, waren, wir haben das auf Deutsch angefangen. Okay. Und sie haben etwas unglaublich Idiotisches gemacht. Und zwar, normalerweise hast du, wenn du, also, du kannst es auf Deutsch stellen und dann ist alles auf Deutsch, außer die englische Sprachausgabe. Ja. Was überhaupt nicht funktioniert, weil ja teilweise auch Witze auf Deutsch übersetzt worden sind, die natürlich dann keine Entsprechung in der englischen Ausgabe haben. Ja. Was ich gerne gehabt hätte, wäre ganz knallhart deutsche Untertitel zu der englischen Ausgabe und alles ist auf Englisch. Ich habe halt deutsche Untertitel, so wie das bei Netflix ist. Aber das kannst du, glaube ich, auch anschalten, oder? Also ich habe die Option nicht gefunden, das zu trennen. Was soll denn dann noch auf Englisch sein? Ich will einfach eine Übersetzung. Ich will keine Übertragung. Das Problem ist, dass die deutsche Übersetzung eine Übertragung ist und dass die Gegenstände deutsch dann sind. Also das im Dialog gehört habe und gar nicht weiß, welcher Gegenstand ist so gemeint. Ja. Oder der heißt halt dann anders. Also für mich hat das überhaupt nicht funktioniert, weil es so halb deutsch ist. Dann hätten sie vielleicht die Sprachausgabe ausstellen müssen. Aber ist der Gegenstand im Untertitel, ist der Gegenstand im Untertitel und in der UI dann gleich benannt wenigstens? Ja, das sind ja keine Untertitel. Es ist ja eigentlich so übersetzt, wie Monkey Island und Maniac Mansion übersetzt wurden. Nämlich die Sprache, was die Leute sagen, ist der Titel auf dem Bildschirm und du hast noch ein Voice-Over und nicht Untertitel, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du hast halt den normalen Text, den du beim normalen Spielen hast, nur ist die Sprachausgabe halt auf Englisch. Und das ist Sprachausgabe. Genau, aber der deutsche Text ist halt eine Eindeutschung des ganzen Spiels und es gibt nicht. So als Beispiel, es gibt später dann eine Sequenz, wo du irgendwie einem Jugendlichen der 80er Jahre vermitteln bist, dass du irgendwie hip bist und 80er Jahre Speak drauf hast. Ja. Und das ist halt auf Deutsch ganz anders als auf Englisch, naturgemäß. So, und das ist da an einer Stelle auch richtig lokalisiert. Das ist nur einfach nicht, also du hast dann eben so Auswahlsachen, wo du auf Deutsch irgendwas mit Hyperventilieren anklickst und auf Englisch sagt er was ganz anderes. So. Ja, also da gibt es diese eine Stelle, da ist es auf Englisch, ist die Antwortmöglichkeit YouTube und auf Deutsch ist die Antwortmöglichkeit Kanal Fatal, so ungefähr. Was dann halt wirklich gar nichts mehr miteinander zu tun hat. Ja. Da geht im Kopf oder natürlich da rührt auf. Der Hirsch, ja. Wir von Röhre. Ja, so irgendwie. Oh so nein. Ja. Und was ich noch ganz, ganz schlimm an der deutschen Übersetzung finde, ist die Verben. Da steht nehme und gebe. Und was ja irgendwie schon komisches Deutsch ist. Also gebe würde ich mir noch geben, aber nehme ist hart. Aber das Krasseste ist, dass wenn du es anklickst, dann steht oben klein nimm. Oh Gott. Nein. Mann. Und dieser eine Punkt hat mich so, ja Boris. Boris, ja. Und Boris. Dieser eine Punkt hat mich so gestört, dass ich tatsächlich das sofort ausgeschaltet habe. Diese deutsche Version und sie für unspielbar deklarieren lieber muss. Boris, nehme das dir war, das nochmal vor. Das war so schlechtes Deutsch, dieser Satz, dass das schon wieder lustig nehme ist. Dir das nochmal vor, lieber Boris, und gebe dir mehr Mühe. Ja, bitte. Genau. Das muss man sich mal. Anyway. Ja. Ja. Genau. Also diese 5 Minuten, es ging dann, irgendwann war ich dann auch drin und dann hat mich das gar nicht mehr gestört und es hat mich von Minute zu Minute weiter reingezogen und irgendwann saß ich dann am Sonntag da und habe den kompletten Sonntag durchgespielt, ja, weil ich nicht mehr aufhören konnte. Also ich spüre für mich auch, dass es mich reinzieht und dass es mich interessiert, wie die Story weitergeht, dass ich emotional investiert bin sozusagen. Um mal wieder ein ganz schlechtes, eingedeutschtes Konstruktionsdings zu verwenden. Es hat halt trotzdem jedes Mal, wenn dann jemand irgendwie so do you remember the old adventure games Witzchen macht, dann denke ich mir auch so, mir fehlt jetzt wieder ein, dass ich eben dieses Computerspiel spiele und tralala und so. Diese Meta-Elemente reißen mich halt immer so aus dieser Story raus. Ich weiß nicht, vielleicht ist das mein Problem, aber. Ich kann es gut verstehen, dass wenn man sich dran stört, das ein großes Problem im Spiel ist. Weil es kommt viel vor. Mich hat es einfach nicht gestört. Und ich fand, es war auch genug so Story an sich im Spiel drin, die mich interessiert hat, die Charaktere haben mich interessiert. Ach ja, eine Sache hat mich noch total kirre gemacht und das war die Musik beim Zirkus. Was auch total gut passt, weil die hat mich schon in den... obwohl die Fettuccini Brothers hatten okay Musik. Ja. Also diese Zirkusmusik mit dem... Es war so eher so artsy, hatte ich das Gefühl. Das fand ich ganz schlimm. Die Fettuccini Brothers war sehr, sehr understated Zirkus. Was ich super schlimm fand, war der Brunnen in der Hotellobby. Der hat so unfassbar laut geplätschert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich sehe jetzt, dass wir das machen, was wir immer machen, aber ich sehe es von außen, deswegen fällt es mir gerade auf. Wir haben jetzt ganz viel metamäßig über das Spiel geredet, aber wir haben noch nicht über das Spiel erzählt. Genau. Wollen wir da mal einen Rahmen machen? So was? Worum geht's? Es ist eigentlich, würde ich sagen, fast eine Mischung zwischen Monkey Island und Maniac Mansion. Es ist ein Adventure-Spiel aus der klassischen Ära, das heißt aus der frühen LucasArts-Film-Ära. Das heißt, es sind Spiele wie Maniac Mansion, Zack McCracken, Indie 3, Loom und Monkey Island. Und ich denke, bei Monkey Island 2 hört schon auf. Vom Setting her ist es eher wie Maniac Mansion oder, was andere Leute vielleicht eher kennen, Twin Peaks. Es ist eine Mischung aus beidem eigentlich. Genau, es ist aber in der Realität mehr oder weniger verankert. Das heißt also, du bist in den 80ern, 1987 spielt das Spiel und du bist in einer echten, pseudo-echten Stadt. Das ist jetzt kein Fantasy-Setting oder exotisches Setting wie bei Monkey Island oder es gibt 5 Charaktere, die du spielen kannst. Die werden auf eine sehr interessante Art eingeführt, nämlich durch Rückblenden die meisten. Das ist ein Element, was ich von Ron Gilbert nicht kenne, was aber gut funktioniert und die Rückblenden sind auch spielbar. Ja, das fand ich ganz super. Cool. Ja. Das Spiel beginnt mit 2 Agenten, die in einer Stadt in Thimbleweed Park eben angekommen sind und einen Mord aufklären müssen. Und dann geht's erstmal um diesen Mord und daraus entspringen eben auch die Puzzles, die du dann lösen musst. Genau, und im Laufe der Zeit entwickelt sich dann eben so die Story der Stadt und inwieweit der Mord damit zu tun hat und so weiter. Genau. Man muss aber sagen, wenn du sagst, es ist nicht Fantasy, es ist schon so ein bisschen Magical Realism, weil es gibt dann irgendwie so Maschinen, wo du irgendwie ein Bild von jemandem reinwirfst das wertet dann aus und so, ob das der ist oder nicht. Das ist ja das bekannte Genre des Tube-Punks. Ja, offensichtlich. Des Röhrenpunks, also wo alles mit... Fernsehröhre ist magisch. Ja, also in dieser Stadt hat sich irgendwie der Magnat dazu entschieden, dass der Transistor irgendwie keine Zukunft hat und alles muss mit Röhren funktionieren. Und dann gibt's da eben so komische Maschinen, die seltsame Dinge mit Röhren tun. Unter anderem halt auch die Maschinen, die du als Detektiv oder als FBI-Agent dafür verwendest, um Blut irgendwie zu identifizieren oder Fingerabdrücke oder so. Aha. Ja, also da ist es halt genauso realistisch wie Zack McCracken oder Maniac Mansion. Ja. wo dann halt plötzlich Tentakel auftaucht. Zack McCracken, landest du auf dem Mars, genau, und gehst in eine Pyramide. Genau, also auf die Art und Weise ist das Spiel realistisch. Das heißt, du hast eigentlich ein so zweiköpfiges Eichhörnchen realistisch. Ja. Was ich eigentlich meinte, ist, es ist halt es spielt halt in Amerika. Ja, und das ist nicht Fantasy und das ist nicht Sci-Fi. Ja. Aber ist. Oder wie ja, Akte X realistisch ist. Ja. Okay, das akzeptiere ich. Und das ist halt lustig, weil das musst du dazu sagen, weil die meisten Adventures halt ein Setting haben, was eher so von der Welt ganz woanders spielt. Ah, jetzt verstehe ich, wie realistisch. Genau. Ja, ja. Also so Übernatürliches im Kontext der unserer Welt, die wir kennen. Hm. Ja, genau. Also ein bisschen wie hieß die Serie Stranger Things? Ja, genau. Im Grunde ist Stranger Things sogar der viel bessere Vergleich als Twin Peaks, weil Stranger Things ja auch so eine Sache ist, die zurückgreift auf das, was früher war. Ja, stimmt. Im filmischen Bereich. Ja. Das ist richtig. Genau. Ja, nice. Vielleicht ein paar Punkte noch rausgreifen, die gut oder schlecht waren. Also ich habe es zu Ende gespielt, ich war sehr begeistert. Okay. Für mich ist es eins der besten Adventure-Spiele, die ich je gespielt habe. Okay. Hat ein gutes Ende. Aber das muss einem halt auch gefallen. Hm. Also ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, denen das Ende von Monkey Island 2 gefallen hat. Mir jetzt nicht so. Mhm. Monkey Island 2. Ja. Ich google das mal. Red weiter. Genau. Also mir hat es rundum gut gefallen und es war genau das, was ich gewollt habe. Aber ich muss ganz einschränkend dazu sagen, ich bin tatsächlich auch einer der Leute, die die frühen Adventures wesentlich besser fanden von LucasArts als die späteren. Okay. Monkey Island 3 für mich ist schon nicht mehr so toll. Ich bin ein Riesenfan von Maniac Mansion, von Zack McCracken gewesen, aber auch den anderen frühen Adventures. Mhm. Und aufgehört, also das letzte interessante oder richtig coole Adventure fand ich Monkey Island 2. Day of the Tentacle fand ich okay, ganz witzig, aber das ist nicht meine Art, wie ich gerne Adventure spiele. Das ist interessant, und, weil ich die Überschneidungsfläche ist Monkey Island 2 und von mir geht's dann nach oben weiter und ich mag die Titel davor auch, aber für mich haben die halt ganz klar mehr Schwächen als die späteren. Aber es ist für mich genau andersrum, hören, weil das bei dir andersrum ist, ja. Die Art und Weise, wie man sich durchpuzzelt, ist eine sehr andere, finde ich. Hm. Es ist für mich viel mehr Puzzeln. Das andere ist so, du wirst da so durchgeschleust und hast halt nur noch, was ich überhaupt nicht leiden konnte, war diese Reduzierung des Interfaces auf, ich klicke halt irgendwo hin und dann klicke ich woanders hin und dann wird das verbunden und dann löst sich das Puzzle magisch auf. Hm. Das hat für mich nie so funktioniert. Ich war sehr traurig, dass das Verben-Interface sich verabschiedet hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Punkt, wo ich dann aufgehört habe, die Spiele besonders toll zu finden, als das Verben-Interface gegangen ist. Und ich glaube, das ist eine Geschmackssache und wahrscheinlich ist das auch genau der Punkt, wo sich die Geister an Thimbleweed Park scheiden werden, ob du noch das eine lieber magst du das andere. Für mich sind es sozusagen zwei Genres. Das eine ist das Ron Gilbert Adventure und das andere ist das Tim Schafer Adventure. Ich bin eindeutig auf der Ron Gilbert Seite. Ja, ich glaube, ich bin dann eher der Tim Schafer Adventure Typ. Das wäre jetzt eine super Überleitung, aber die machen wir jetzt nicht. Aber zu Tim Schafer kommen wir später. Was mich halt schon immer an dem Verben-Interface gestört hat und das jetzt hier auch wieder tut, ist halt einfach diese unfassbare Mausweg-Odyssee, die man da zurücklegt. So, du klickst irgendwie Benutze, dann klickst du irgendwas auf deinem Screen, dann klickst du irgendwas in deinem Inventory und fährst irgendwie mit deiner Maus nach Timbuktu währenddessen. Und hast du nicht Keyboard-Shortcuts? Ja, der Pro nimmt die Keyboard-Shortcuts. Ich habe es nicht gemacht. Aber du hast es nicht gemacht. Ich fand halt die Interfaces von Sam & Max zum Beispiel dahingehend besser, weil du konntest halt vor Ort interagieren. Ja, aber du hattest halt nur noch vier Aktionsmöglichkeiten. Genau, das Motorradspiel auch. Das Problem ist, dass die Denkprozesse dann anders sind. Also diese langen Wege sind auf der einen Seite nervig und auf der anderen Seite verhelfen sie dir aber auch, diese Zeit zu haben, auf Ideen zu kommen, finde ich. Für mich ist es vergleichbar wie mit The Last Guardian, die schlechte Steuerung von dem Jungen, dass das nicht nur negativ ist, sondern halt auch seine positiven Aspekte hat, um diese Spielbotschaft zu unterstützen. Ja, vielleicht. Das fand ich bei den Verben auch so. Es gibt ja die Convenience-Funktion mit der rechten Maus, die in den meisten Fällen das Richtigste macht. Die hat einen Haken. Es gab ein, zwei Rätseln, wo das genau das Falsche ist. Ja. Und da bin ich dann komplett irritiert worden dadurch. Das ist abturnend. Weil ich eben nicht drauf gekommen bin, da muss ich jetzt noch was Spezifisches machen. Deswegen. Ich dachte, weil du was anderes erwartet hättest. Also generell muss ich sagen, ich fand die Puzzles ziemlich abwechslungsreich, spannend und cool. Vor allem die Kooperationspuzzles fand ich sehr schön. Ja. Und ein paar Puzzles waren problematisch bei mir. Und jetzt möchte ich also generell sagen, was für eine Art von Puzzles das waren. Das war das mit der Convenience-Funktion. Ja. Da hatte ich ein Problem. Dann hatte ich Probleme, wenn ich irgendwas probiert habe früh im Spiel und das ging nicht. Und später im Spiel ist irgendwas anderes passiert und dadurch wurde es freigeschaltet. Da bin ich zum Teufel drauf nicht mehr drauf gekommen, weil ich das ja schon probiert hatte. Ja, ja, das ist Hölle. Und ich probiere in Adventure Games nichts zweimal. Und da finde ich, sollte man einen klaren Hinweis geben, hier hat sich was verändert. Du kannst nochmal. Dann, es gibt ein paar Räume, die ich nicht gefunden habe. Das war zum Beispiel, ich habe die Toilette nicht gefunden, weil überall, bei allen Räumen ist es so, du drückst rechte Maustaste, die Figur öffnet eine Tür und geht in den Raum rein. Bei der Toilette sagt es, ah, diese Toilette ist aber dreckig. Also dachte ich, du kannst da nicht reingehen, weil ich habe ja die rechte Maustaste benutzt, wie bei allen anderen Räumen, wo ich damit reingegangen bin. Deswegen kam nicht auf diese Toilette, aus dem Grund, durch das Convenience-Interface. Und dann gibt's noch die dritte Gruppe. Ich hatte einen Gegenstand und habe mit dem was gemacht, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Und sich am Ende als Red Herring auch noch rausgestellt hat. Vielleicht kriegt man da irgendwie ein Achievement oder so. Dieser Gegenstand war aber noch für was anderes nützlich, für die eigentliche Quest. Und nachdem ich den benutzt hatte, um diese andere Aufgabe zu machen, dachte ich, damit ist das Ding abgehakt. Und habe ihn deswegen nie wieder angeguckt und kam nicht drauf, dass da der wichtige Hinweis war, was ich eigentlich zu tun. Ah, ja, ja, manche Dinge nimmst du mehrfach, manche Dinge nimmst du einfach. Ja, wie der Schraubenzieher in The Room 3. Eine Sache gibt's aber, ja, das war auch ganz schlimm, weil das war nur der Schraubenzieher in The Room 3. Eine Sache gibt's aber, die fand ich super lustig und super nett, dass sie das gemacht haben, was einem dabei hilft. Es gibt nämlich überall Mülltonnen in dem ganzen Spiel. Und du kannst Dinge wegwerfen. Und du kannst natürlich nur Dinge wegwerfen, die du nicht mehr brauchst. Und das fand ich super cool, weil ich habe dann angefangen, wenn ich nicht mehr weitergekommen bin, meine Dinge wegzuwerfen und hatte dann wirklich nur noch Sachen, die relevant waren für diesen Spiel. Ich mag die Mechanik. Das fand ich sehr schön. Das ist eine gute Mechanik, ja. Ich hatte ein wesentliches Problem, das mich wirklich eine gute halbe Stunde gekostet hat. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, wer den nicht hören will, spult eine Minute vor. Es gibt relativ am Anfang, je nachdem, wie man so die Stadt erkundet, die Situation, dass einer der beiden Agenten verschwindet. So. Ja. Und dann bist du der andere Agent und spielst als der weiter. Und ich habe halt immer darauf gewartet, dass jetzt irgendwann eine Zwischensequenz passiert, die mir sagt, was mit dem anderen Agenten passiert ist und dass ich mit dem weitermachen kann. Und dann habe ich halt mit dem einen Agenten alles abgefrühstückt und so und immer drauf gewartet, was passiert. Und dann hat der Agent irgendwie auch zu möppern angefangen, hier, du musst mal nach dem anderen gucken, vielleicht ist der in der Kanalisation, bla bla und so. Also es gab dann, das Spiel hat gemerkt, ich komme nicht weiter und hat mir aber nicht die richtigen Tipps gegeben, weil der richtige Tipp wäre gewesen, du kannst jetzt einfach rechts oben zu dem anderen Agenten wieder umschalten, was man halt eine Zeit lang nicht konnte. So, und ich habe irgendwie den Zeitpunkt verpasst, ab dem das da wieder ging. So. Das ist lustig, weil in meinem Kopf war da eine Mini-Zwischensequenz, aber vielleicht. Vielleicht hätte ich für mich nicht getriggert. Ja? Also, ja, ich habe dann auch im Internet. Ich fand es aber auch komisch, diese Stelle. Weil er halt immer gesagt hat, mach doch bei den anderen und es ging irgendwie noch nicht. Und dann irgendwann ging's. Ja. Ja, also ja, das war ein bisschen seltsam. Das war ein bisschen seltsam für mich in meinem Playthrough bisher. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen und ich also für mich ist dann, glaube ich, am Schluss wichtig, wie ich mich dann mit dem Ende fühle und mit der Reise durch das Spiel fühle. Insofern kann ich noch gar nicht groß ein Qualitätsurteil fällen. Das ist einfach nur gerade bin ich halt in der Situation, wo mir diese ständige, hey, erinnerst du dich ja noch damals an LucasArts? Ich weiß nicht, ob das besser wird. Ich weiß nicht, ob das besser wird. Es gab noch so ein Ding, wo ich Probleme hatte, und zwar bin ich oft reingerannt, dass ich auf ein Puzzle gestoßen bin, was noch nicht dran war. Ah, ja. Und er hat's besser hingekriegt, oder sie haben es besser hingekriegt als Tim Schäfer, der dann einfach mich das Puzzle hat lösen lassen, obwohl ich nicht wusste, warum ich das lösen kann. Ja. Und bei Tim Schäfer ging es mir ja so, dass ich irgendwie fast das gesamte Spiel gefühlt rückwärts gelöst habe, weil ich immer zur falschen Zeit auf die falschen Puzzles gestoßen bin. Mhm. Und da war es einfach, ich habe gemerkt, hier ist ein Puzzle, aber ich habe den erzählerischen Kontext noch nicht dazu. Und das war ein bisschen irritierend. Ja. Das kann man wahrscheinlich noch irgendwie besser hinkriegen. Aber zumindest habe ich die Puzzles dann auch nicht gelöst, weil ich den erzählerischen Kontext nicht hatte. Und dann gab es halt schon so Nitpicker-Puzzles mit, also das eine hat mich ziemlich aufgeregt. Ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich habe eine Scheibe Brot und möchte die gerne in zwei teilen, habe aber kein Messer. Und dann denke ich mir, ja, ich brauche auch kein Messer, um ein Brot in zwei Teile zu teilen. Also das war einmal so, und da dachte ich mir, ja, das muss jetzt nicht mehr sein, sowas. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber insgesamt muss ich tatsächlich sagen, ich fand auch die Puzzles wesentlich angenehmer als in allen Adventures, die ich die letzten 17 plus 10, 27 Jahre gespielt habe, seit Monkey Island rausgekommen ist. Oder wow. Monkey Island 2 seit 25 Jahren gespielt habe. Genau. Insofern bin ich unglaublich begeistert davon und bin sehr froh, dass ich mein Kickstarter Backer Money da auch gelassen habe. Genau, wahrscheinlich werdet ihr, und vergleicht es mal, wenn ihr es durchgespielt habt, vergleicht es mal mit Broken Age, und dann, spätestens dann wisst ihr, was ihr für ein Adventure-Typ seid. Welcher von beiden. Und ich bin auch der Meinung, dass man ab sofort das als zwei Genres behandeln sollte. Wahrscheinlich hast du da recht. Vielleicht sollte man da wirklich den Cut machen. Nee, weil es ist auch so schade, weil es eben diese Entwicklung gab aus dem Genre, was Thimbleweed Park ist, in dieses andere, und das alte, das Thimbleweed Park-Genre, gab es einfach gar nicht mehr. Und ich würde nicht sagen, dass die neuen Adventures verbessert wurden, sondern sie wurden verändert. Ja. Da wurde ein Schwerpunkt auf was anderes gelegt. Es waren dann halt plötzlich keine Shooter mehr, sondern Walking Simulators. Also das ist jetzt bloß ein Beispiel dafür, dass eine Mechanik genommen wird und dann ein Element wird sehr stark verkürzt und dann wird einfach ein ganz anderes Genre draus. Wobei ich den Shooter Walking Simulator aber tatsächlich in der Tradition des Tim Schäfer Adventures sehe. Aber das ist, glaube ich, jetzt eine noch größere. Ich meine, das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, ich habe gar nicht von Walking Simulators geredet. Ich weiß. Ich denke auch, dass die meisten in der Tradition sind. Und ich muss auch sagen, dass, ja, vielleicht bei manchen kommt ja so ein paar mystische Aspekte auch rein. Ich bin ja auch, es ist auch super spannend, weil sich meine Meinung immer mehr verschiebt, je mehr Spiele ich kennenlerne. Zum Beispiel jetzt No Man's Sky fand ich ganz, ganz witzig, weil ich jetzt, und da kommen wir dann gleich nochmal dazu, Horizon Zero Dawn mal richtig gespielt habe. Mhm. Ich hatte es ja bei Dom bloß angespielt. Und das ist ja so ein Open-World-Spiel, und ich war mit Open-World-Spielen nicht wirklich vertraut. Mhm. Also der einzige Vorgeschmack, den ich da hatte, war Tomb Raider, wo du ein bisschen Open-World hast. Horizon Zero Dawn ist ja ein richtiges Open-World-Spiel. Und jetzt, unter diesem Eindruck, sehe ich auch No Man's Sky nochmal ganz anders. Weil No Man's Sky ist einfach nur ein Open-World-Spiel, und das macht es relativ schlecht. Also meine Meinung von No Man's Sky Ich denke, du hast recht, dass No Man's Sky ein schlechtes Open-World-Spiel ist. Ich würde es aber allerdings nicht als Open-World-Spiel sehen. Aber ich glaube, jetzt sind wir endgültig in der Diskussion. Durch diesen ganzen Grind und diese ganzen, also das sind so Elemente wie der ganze Grind, und das, hier ist noch ein Quest und da ist noch ein Quest, obwohl bei No Man's Sky hast du ja so gut wie keine Quest. Ja. Da sind halt viele Elemente, die aus einem anderen Genre drin sind, was ich nicht kannte und weswegen ich ganz anders auf das Spiel zugegangen bin. Das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte. Und jetzt gar keine Aussagen über No Man's Sky. So. Gut, gut. Aussagen über The Witness hingegen lassen sich treffen. Du hast uns eine Doku dazu verlinkt. Ja, das war eine Doku, die mich dann wieder mein Gefühl zu The Witness wieder verbessert hat. Dann sollte ich mir die nicht angucken. Es existieren inzwischen mehr Stunden an Doku über The Witness, als The Witness dauert. Yeah. Je nachdem, wie gut du in diesen abstrakten Puzzles bist. Mm. Kann man sich einfach angucken, ist sehr nett. Diese ganze Aktion ist eine Doku-Reihe, die crowdgefundet wird. Und da gibt es, glaube ich, auch ein paar Folgen über Doom und so. Mhm. Also interessante Reihe. Selbst wenn ihr jetzt an The Witness nicht interessiert seid, schaut mal den YouTube-Link an. Da könnt ihr dann auch die anderen Videos finden. Das Ganze läuft unter No Clip Documentary. Genau. Der macht so Kurzdokus über Spiele. Gut. Und dann kommen wir tatsächlich zum Tim Schäfer-Content, dem angedrohten. Es begab sich nämlich vor langer Zeit, 2014 war, glaube ich, das letzte Mal, dass es sich begab. Wir haben das auch in diesem Podcast behandelt, dass Amnesia Fortnite passierte. Wer sich nicht erinnert, Amnesia Fortnite ist der Company, also der firmenweite Game Jam, den Double Fine macht alle paar Jahre, indem sie sich irgendwie lustige Spieleideen ausdenken, die dann innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, entwickelt werden und auch von den Two-Player Productions dokumentiert, gevideofilmt und veröffentlicht werden. Und nun ja, es ist wieder soweit. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich mochte das immer sehr gerne und ja, offensichtlich sind die Pausen zwischen den Fortnites verdoppeln sich immer von Mal zu Mal. Aber ja, bin gespannt, was diesmal da so rauskommt. Ja, also wir sind gerade noch in der Phase, wo man sich alle Pitches, also alle Ideen angucken kann und dann abstimmen kann. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, die Folge rauszuhauen, bevor das Voting aufgehört hat. Man kann aber allerdings in jedem Fall auf Humble Bundle sich quasi Zugang kaufen zu den Prototypen, wenn sie dann fertig sind. Und so auch die ganze Unternehmung unterstützen. Ja, und dann wird es spannend, wie es dann läuft. Und wenn die Videos dann täglich reinpurzeln, hat man wieder so diese Game-Entwickler-Soap, die. Ja, und es war so toll. Ja. Ja. Ja. Ich hoffe, es wird wieder so toll. Da denke ich gerne dran. Mhm. Oh ja. Ja. Das war übrigens auch mein Lieblingsteil an dem Broken Age Kickstarter, diese Soap, die du da vorher hattest. Ja. Stimmt. So, gut. Und dann kommt, schon sind wir beim... Genau, die große neue Kategorie, der Nachklapp. Ich habe es gedacht, du hast es gemacht. Ich finde es sehr gut. Ja, das war eigentlich jetzt nur dafür da, damit ihr sagen könnt, wie der Hall sich in diesem Raum diese Woche verhält. Verhalten. Tobi Halliger ist oder ich oder nice. Martin sich jetzt anhört. Ja. Also ich hör mich gut an, weil ich sitze in meinem Recording... Booth, sozusagen. Stimmt, ich wollte das auch bekannt als mein Kleiderschrank. Du hörst dich heute wieder sehr gut an. Ja. Uncharted ist vorbei. Ich bin durch, komplett. Und ich vermisse es jetzt schon. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Hm. Bist du noch mit dem Stepper unterwegs? Ich bin momentan leider ein bisschen angeschlagen. Deswegen kann ich nicht, was mich sehr, sehr ärgert. Aber ich freue mich schon wieder voll drauf. Ich benutze den Stepper übrigens nicht mehr, sondern jogge jetzt währenddessen. Ah, auf der Stelle, aber trotzdem Walking Simulator. Ja, und ja, Jogging Simulator. Und ich finde das super und ich brauche auch mehr Spiele, die in die Richtung gehen. Und deswegen fand ich das auch super, dieses Pacing von den Spielen. Weil dann habe ich mal einen Film angucken können, so eine Zwischensequenz oder mal ein bisschen Jump and Run und dann die Shooter-Szenen, da musste ich dann meistens spielen und bin stehen geblieben, weil es dann zu anspruchsvoll war. Aber ja, super Mischung. Ich fand auch die Wendungen, die dann noch kamen, total angenehm. Ich fand den Bösewicht in Uncharted 4 super angenehm, weil er nicht so ist wie immer. Und ja, also kann ich bloß empfehlen. Es kommt ja irgendwann jetzt dieses, das hat mich sehr irritiert, dieses DLC, was dann aber doch kein DLC ist, sondern ein ganzes Spiel. Das oder ist ein ganzes Spiel, glaube ich, ja. Ja, ja. Wo dann auch andere Charaktere als genau. Nathan Drake drin vorkam. Ich fand das Ende super befriedigend von Uncharted. Oh ja. Ganz, ganz toll. das so abzuschließen. Weil du hast da wirklich eine Reihe von 4 Spielen und da willst du nicht einfach so rausgekegelt werden mit Peng, Peng, Peng, Peng, ich habe den Bösewicht umgebracht. Yay. Gewonnen. Genau, also es ist ein sehr schöner Epilog, kann ich auch unterstreichen. Und dann dachte ich mir, ach toll, jetzt habe ich die 4 durch, spiele ich doch The Last of Us, weil das gibt's ja als Remastered-Version auf der PS4 und mache da einfach weiter und dann spiele ich das und dann merke ich, dass das Spiel genauso toll ist, nur die Spielelemente nicht. Die machen mir nämlich alle keinen Spaß. Und das ist eigentlich nur ein Widerhall von dem, was Dom immer gesagt hat. Also ja. Ich weiß nicht, er hat es ja vor 3-4 Jahren besprochen. Ich weiß nicht, ob hast du es auch gespielt, Mann? Ich habe es auch gespielt, ja. Ich habe es auch so in einer gemeinsamen Aktion mit meiner Freundin gespielt. Und das war dann irgendwie auch so, dass wir die Story ziemlich cool fanden und weitergucken wollten. Aber halt so der ganze Rest, die ganze Ballerei halt irgendwie nervig war. Und ja. Ich finde, es ist viel anstrengender zu spielen. Es ist halt so, so schachmäßig. Also so, ich muss da jetzt viel mehr Regeln lernen. Ich muss viel mehr drauf achten, hole ich mir da jetzt noch die Waffe vorher, damit ich dann richtig. Naja, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das trifft darauf nicht so zu, aber da habe ich halt auch so Medipacks, das hatte ich alles in Uncharted nicht. Da ging es ich bin in dieser Action drin. Ja. Und das wäre ich gerne bei Last of Us auch. Mir ist da zu viel Spiel tatsächlich drin. Ja. Also die Systeme sind zu komplex, als dass man es einfach spielen könnte, wenn man jetzt nicht diese Systeme verinnerlicht hat. Ja. Und ich bin bei so in Richtung Horror bei Spielen ist eh immer problematisch bei mir, mag ich nicht so gern. Also ich mag es nicht so gern, wenn dann ein Zombie um die Ecke kommen kann. also das fände ich ein bisschen schade und ich hoffe, das ist jetzt nicht die einzige Zukunft von Naughty Dog. Ja. Also fand ich spielerisch jetzt nicht so interessant und dann habe ich mir Horizon nochmal. Nein, also nach der kurzen Erfahrung bei Dom habe ich mir dann Horizon Zero Dawn geholt. Und bin ziemlich begeistert mittlerweile, weil es meine Erwartungen übertroffen hat. Für mich war das jetzt tatsächlich der nächste Lauftitel, also der Titel, wo ich halt ein bisschen rumlatsche und dann währenddessen laufe. Und es hat ja auch eine relativ lange Exposition, die ich, glaube ich, letztes Mal auch bemängelt habe. Ja. Das bleibt so. Interessanterweise, wenn man sich sie das zweite Mal anguckt, ist sie nicht ganz so unerträglich lang wie beim ersten Mal, was ich absurd finde, ganz ehrlich. Aber es gefällt mir. Es hat eine schöne Protagonistin, eine starke Frau als Protagonistin, die als Outcast aufwächst, das heißt nicht in dem Stamm, der in dem Spiel vorkommt, sondern als Ausgestoßene. Was natürlich ein sehr schöner Amnesietrick ist, das heißt, wir kommen von außen rein, genauso wie die Protagonistin selber. Das ist ja immer ganz nützlich, wenn man da ungefähr auf dem gleichen Stand ist und nicht das Gefühl hat, okay, mein Protagonist weiß eigentlich alles und ich nicht. Diese Spiele, wo das Tutorial darin besteht, dass du das ganze Dorf abklapperst und dich alle begrüßen und du denkst dir, 5000 Leute, die alle der Protagonist kennt und die mich jetzt nicht interessieren. Ja, und da fängt es auch ganz schön an, weil du relativ schnell erstmal in die Wildnis reingeworfen wirst und entscheiden kannst, gehe ich sofort so zur Hauptquest über oder entdecke ich erstmal. Ich habe mich dann entschieden, erstmal zu entdecken und so ein paar kleine Sachen zu machen, bevor ich so richtig einsteige, weil ich mal so kennenlernen wollte, überhaupt so die Umgebung und auch das Tal, in dem das spielt, kennenlernen und so weiter. Und ja, also da sind mir eben auch diese ganzen Open-World-Sachen jetzt überhaupt zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Ich mag Crafting immer noch nicht, das muss man in dem Spiel machen, aber es ist erträglich. Ich fand es erstaunlich abwechslungsreich von den Quests, die ich da hatte und das Spiel hatte mich komplett gewonnen. Also da gibt's ja so Roboter, die sind irgendwie böse, das Spiel spielt in der Zukunft, fühlt sich ein bisschen nach Neandertal an, so vom Entwicklungsstand, aber es gibt diese Vergangenheit, wo früher gab es ganz viel Technik. Genau, also es gibt da so Transformer-Dinosaurier. Genau, die Hauptdarstellerin findet so einen Chip, den sie sich ans Ohr klemmt und dann kann sie, das ist so eine Art Holo-Interface für diese Technik auch. Kann dann immer sehen, was ist das für eine Maschine, die sie da hat. Und die Maschinen sind böse. Und irgendwann lernt sie, oder findet sie so einen Teil, mit dem sie Maschinen überschreiben kann. Und das hat mich so gewonnen, weil da gibt's diese Scheunenviecher, die hauen eigentlich eher ab und sie schleicht sich dann an und überschreibt dieses Viech und danach kann sie auf ihm reiten. Und es ist so schön, wie ich so mein erstes Pferd da bekomme und dann reite ich plötzlich durch die Gegend und bin davor ewig lang rumgelatscht und, und gerannt und merke auch, wie anstrengend es ist, da rumzurennen und weiß es dann auch zu schätzen. Das sind bestimmt lauter Erfahrungen, die man in Zelda auch machen kann. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Das ist also vor allem in Zelda kannst du ja auch alles reiten, was man sich irgendwie vorstellen kann, was man reiten kann. Also selbst Bären oder so. Und ja, das ist definitiv sehr, sehr toll. Genau, also wenn ihr keine Switch habt, ich denke, Horizon ist wirklich eine schöne Sache. Und was ich so von anderen gehört habe, ist es auch für ein Open-World-Ding eher eins von den coolen, weil Open-World wohl auch sehr stark nerven kann. Ja. Genau. Also tolles Ding und auch die Story hat mir gefallen. Was ich bin ein bisschen verwöhnt von Uncharted, wie toll die Zwischensequenzen in Uncharted sind und dass du überhaupt nicht merkst, dass jetzt eigentlich das Spiel weitergeht. Ja. Und gerade war es nur eine Zwischensequenz, das ist in Horizon nicht so. Ja, also den Flow, den da Uncharted hat, der wird sonst nirgendwo so gut gemacht. Ja, also bei Horizon wird man dann schon eher teleportiert nach der Zwischensequenz und sieht, das da war jetzt halt ein Filmchen. Aber es ist okay. Und was ich nicht verstehe, ist, dass die meisten Spiele es irgendwie nicht schaffen, lippensynchron zu sein. Ja. Das kann doch nicht so schwer sein. Sollte man denken. Und Uncharted schafft es ja auch gut. Aber das ist für mich echt ein großer Tipp, wenn man, ja, für ein größeres Spiel. Ja. Wie sieht's denn in Sachen Nachklapp bei euch aus? Spielt ihr noch Card Thief? Dritte Woche. Bei mir geht gerade die Luft raus, muss ich leider traurigerweise sagen. Irgendwie, es ist mir zu komplex. Ich komme nicht wirklich dahinter, wie man Highscores kriegt. Also Card Crawl war da beherrschbar genug. Card Thief ist zu, da ist zu viel Möglichkeiten. Versuche ich möglichst das ganze Board abzuräumen, versuche ich möglichst wenig zu machen. Irgendwie offensichtliche Dinge, wenn ich mir überlege, also zum Beispiel die Truhe, ne, die musst du klauen, die wird jeden Zug eins mehr wert. Also die erste Idee, die du hast, wenn du die Truhe siehst, ab jetzt mache ich nur noch zu kurz, kürzestmögliche Züge. Funktioniert nicht gescheit, weil du dich selbst irgendwie runtergrindest. Und das Niveau an Versteckpunkten, das du aufrechterhalten musst, ist ziemlich hoch. Das heißt, du kannst da nur ganz wenig Versteckpunkte verschenken, bis du dann an eine kritische Grenze kommst und dann geht das Siechtum los. Und dann kriegst du halt, du weißt, okay, jetzt habe ich noch 5 oder 4 oder so Versteckpunkte. Stealth heißt es. Und du siehst dann kein Land mehr. Es wird irgendwie alles schwerer und du kommst nicht gescheit durch. Und mein Problem ist das, ich komme jetzt auf einigermaßen hohe Highscores, aber jetzt ist der Weg der Weg weiter nach oben ist komisch und undurchsichtig. Bei Card Crawl war es so, dass wir relativ schnell an die Grenze gekommen sind, wo wir wirklich die Scores um 10 Punkte, 12 Punkte hin und her optimiert hatten. Also da waren wir dann so knapp an der theoretisch möglichen Obergrenze, dass das schon wieder so seinen eigenen Reiz hatte, zu tüfteln. Und dass du sagst, okay, wenn ich nach 10 Zügen weiß ich, ob ich überhaupt weiterspielen muss, weil ich genau weiß, wie viele Punkte habe ich jetzt schon am theoretischen Maximum vorbei verschenkt und meine Highscore war irgendwie 12 Punkte unterm theoretischen Maximum und dann weißt du halt, na gut, ich knack die Highscore nicht. Da bin ich noch nicht. Ich habe jetzt keine Motivation mehr oder kaum noch Motivation, noch mehr zu investigieren, wie was besser geht. Und weiß ich nicht. Luft ist raus bei mir. Die Frage ist überhaupt, was setzt du dir als Ziel? Naja, weil wenn du dir halt als Highscore als Ziel setzt, ist es ganz und sehr unintuitiv, aber überhaupt nicht gut, eine teure Truhe zu nehmen. Sondern nehme ich die Truhe mit einer 1. Was, wieso? Die kostet mich ja wieder Schleichpunkte, die Truhe, wenn die teurer ist. Ja, aber die kriegt ja auch Gold ohne Ende. gibt Gold. Ja, die gibt ihren Wert, ich dachte, ihren Wert mal die Pfadschwierigkeit in Gold. Ach, mal die Pfadschwierigkeit in Gold. Ah, jetzt verstehe ich das. Das hatte ich nämlich nicht ganz verstanden. Ich wusste, dass du gesagt hast, mal irgendwas, aber ich habe nie rausgekriegt, was. Da sind halt einige Sachen in dem Spiel, das hatten wir ja schon erwähnt, drin, die man einfach nicht rauskriegt. Aber ich habe ja Inside Moin gehört jetzt drüber. zum Beispiel, wenn du eine Wache von hinten angreifst, also von der Nichtrichtung, aus der sie guckt, dann kostet dich das keine Schleichpunkte. Wenn sie nicht im Licht ist. Wenn sie nicht im Licht ist. Was super schwer ist. Und ich glaube, sie darf auch keinen Hund haben. Ja, aber das sind so Feinheiten, die schon, die muss man sich echt zusammenklauen aus der Welt, um die zu verstehen. Ja. Das ist schon sehr hart. Ja, und Sachen wie, wenn zwei Figuren auf die gleiche, ich glaube, es ist zu unbeherrschbar für mich, weil Karten, wenn du unter einer Karte eine andere Karte weggräbst, wegbewegst, dann fällt die Karte nach unten. Außer sie hat sich bewegt, weil wenn du eine Karte, das habe ich auch nicht geblickt, einen Wächter zornig machst, weil du auf ein beleuchtetes Feld, auf das er gerade guckt, gehst, dann geht er auf dieses Feld. Wenn es zwei Wächter sind, die da drauf gucken, keine Ahnung, welcher zuerst geht. Das wäre aber wichtig zu sehen, weil du musst dich so positionieren, dass du im nächsten Zug den Wächter von hinten kriegst. Wenn du einen Wächter, der gerade nicht in deine Richtung guckt und im Dunkeln ist, mit einer negativen Stealth betrittst, dann kannst du den verschieben, dann tauschst du mit dem Platz. Du haust ihn nicht weg, er sieht dich nicht und ihr tauscht Platz. Dadurch hat sich die Karte bewegt, fällt auch nicht nach unten. Ich möchte den Code sehen, der diese Unterscheidungen alle trifft. Das sind so super komplexe Dinge. Das Spiel ist für mich einfach unbeherrschbar. Ja, ich fand es einfacher, mir Starseed Pilgrim zu erschließen. Und Starseed Pilgrim ist schon was, an dem ich verzweifelt bin. Nein, das Interessante ist, dass ich bei Cardcrawl tatsächlich jetzt Infos von außen bekomme. Hey, das hast du noch übersehen und das hast du noch übersehen. Und dann ergibt das Spiel auch mehr Sinn. Ich fände es schöner, wenn man sich das selber erschließen kann. Und das ist aber super schwer bei Card Thief. Und noch eine Sache, die mich sauer macht, ist Gain 30 Stealth. Ist die Anweisung, um den Tarnmantel abzugraden. Ich hab den noch. Was zur Hölle? Gain 30 Stealth. Ich krieg jedes Spiel mindestens 30 Stealth, weil ich mich einmal im Fass versteck, das macht mich wieder auf 10. Einmal voll abräumen, das macht mich wieder auf 10. Und ja, du musst auf 30 kommen, nicht auf 10. Ja, aber Gain bekomme. Und das ist halt was, da macht die Übersetzung mir das schon unmöglich, dieses blöde Spiel zu spielen und dann. Eine Sache weiß ich zum Beispiel noch nicht, die Sonderkarten, manchmal kann ich die nicht anwenden. Oh ja, welche Karte? Ich glaube, die Karte muss einen höheren Wert haben als die Zielkarte. Oder einen gleich hohen. Also wenn du die. Ja, jetzt verstehe ich's. Ich hatte es, glaube ich, schon letztes Mal erwähnt, dass halt die Punktwerte unterschiedliche Sachen bedeuten. So, das ist auch wieder schwierig. Auf der anderen Seite, also ich spiele es jetzt gerade gerne so nebenbei, aber tatsächlich auf der einfachsten Stufe und will meinen Score einfach erhöhen. Aber du kriegst dann doch gar keine, die Kisten haben doch dann... Genau, okay. Die Kisten sind dann relativ wertlos. Okay, krass. Gibt es denn jetzt Online-Scores auch, wo man sich vergleichen kann? Ja, und zwar kannst du, wenn du auf der Karte hast du immer so diese Schlösser und dann gibt es einen Knopf, der das Schloss startet. Du kannst aber auch auf ein ganz unscheinbares kleines Wappen mit einer Fahne mit der Krone und dieser Maske gehen. Und da hast du dann besten Listen pro Castle. Ah, und ich sehe... Oh Gott, ich bin auf Platz 3 bei meinen Freunden. Das Mann spielt halt nur 82 Punkte im ersten Castle. Ich sehe, dann brauche ich wirklich nicht weiterspielen, weil der scheint das Spiel ja richtig begriffen zu haben. Ich sehe, dass der gute Alex Bronski in den ersten paar Schlössern gar keine gute Score hat. Also, wenn die Person uns zuhört... Ich kann ihn heute Abend fragen. Ja, frag die. Ich glaube, sie spielt nicht mehr, oder? Ja, das würde mich interessieren, wie Alex Bronski das so sieht. Das Spiel, ob Alex da noch Bronski gezockt wird. Ist ein Schrödinger-Nickname. Ja. Na gut. Also, ich bin noch dabei und ich spiele es tatsächlich so zwischendurch hin und wieder. Aber ja, die Feinheiten habe ich auch noch nicht verstanden. Ganz zum Schluss noch habe ich was auf die Agenda geschrieben, was wahrscheinlich nicht draufsteht. Nee, man kann während der Sendung nicht die Agenda updaten. Oh je. Ja. Und zwar, Obduction ist jetzt erschienen für den Mac. Ich hatte noch keine Zeit, es mir anzugucken und weiß deswegen nicht, ob wir erst auf die Mac Pros warten müssen, um es spielen zu können, oder ob sie es tatsächlich hingekriegt haben, das spielbar zu machen. Schaut es euch an, wenn ihr es euch anschauen wollt. Es ist jetzt für den Mac offiziell auch für Nicht-Bäcker erhältlich. Cool, ja. Guter Hinweis. Und auch der letzte für diese Sendung. Wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuhören, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, das heißt Fanboys. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche und Servus und Baba. Ade. Tschüss.